10. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Winternacht von Robert Prutz. In blauer Pracht ein goldgesticktes Zelt hängt rings der Himmel auf die Erde nieder. Viel muntre Sterne glänzen hin und wieder, und ruhig prangt im Winterschmuck die Welt. Nur ach, wie einsam ist's im weiten Feld. Kein Vogel schwingt das lustige Gefieder, aus keinem Laubdach tönen frohe Lieder, je kreischt der Schnee, die wilde Meute bellt. So trägt mein Herz sein winterliches Kleid, und die mir scheinen selbst, die süßen Sterne, sie wärmen nicht, sie flimmern, schimmern nur. Doch sei getrost, bald kommt die frohe Zeit, die heilige Christnacht dämmert in der Ferne, und Engel schweben durch die öde Flur. Ende von Die Winternacht.